Hallo, hier ist wieder der Museum Bug oder Museum Bug oder Museum Käfer. Eins von diesen wunderschönen Wörtern, die euch begleiten werde in nächster Zeit. Mein Name ist Matthias. Ich bin Martha. Und ich bin Jörg. Und das ist tatsächlich unsere erste Folge. Überraschend, aber wahr. Ja, wir sollten darauf anstoßen. Ja. Genau. Prost. Denn wir entspannen uns gerade in diesem kleinen Hinterzimmer, das wir unser eigen nennen. Mittlerweile, und wir trinken Neumarkter Lambsbräu Urstoff, zumindest ich. Und es ist ganz gemütlich und im Hintergrund das sanfte Rauschen des Kühlschranks, das ihr schon aus unserer Nullnummer kennt. Genau, wir sind nämlich wieder hier im Kombrink in Kreuzberg und wir waren unterwegs für euch. Wir waren vorher nämlich ein bisschen, genau. Wo waren wir denn? Wir waren nämlich im Märkischen Museum. Genau, wir hatten ein bisschen Zeit übrig, um genau zu sein, Berlin-Zeit. Yeah. So. Hast du dir jetzt die ganze Zeit überlegt? Ja. So der Name der Ausstellung. Das ist Museum Bug, das ist spontan. Genau. Nee, Leute, bevor wir jetzt weiterreden. Aber es heißt nicht Berlin-Zeit, es heißt Hashtag Berlin-Zeit. Das ist ganz wichtig heutzutage, dass man seine Ausstellung mit Hashtag. Wir müssen auch immer an unsere Hörer und Hörerinnen denken, die nicht aus Berlin kommen. Ach, stimmt. Ne? Ach so. Also ja. Warum machen wir das überhaupt? Also wenn ihr nicht aus Berlin bekommt, ist das der Moment, wo ihr auf Pause drückt. sollen wir erstmal erzählen, was wir überhaupt hier machen, nochmal ganz kurz. Ja, definitiv. Das wäre wahrscheinlich sehr hilfreich. Also ich habe das so verstanden. Wir sitzen hier zusammen und sprechen über Museen und vor allem über Ausstellungen und Dauerausstellungen, die wir uns angeschaut haben. Vor allem erstmal in Berlin, oder? Ja, das ist halt ein bisschen naheliegend bei uns. Also wir sind gerade alle in Berlin und arbeiten auch alle so im Museumsumfeld, also wir maßen uns an, da irgendwie was dazu sagen zu dürfen. Und nee, Martha ist auch ein bisschen hochnäsig. Also. Ja, und da ich jetzt zumindest nicht aus Berlin komme, habe ich gedacht, da kann man mal was über Berlin erfahren, ne? Das stimmt. Im Märkischen Museum meinst du jetzt? Ja. Ja, genau. Da waren wir jetzt nämlich gerade. Mhm. Und eigentlich auch blöd, dass es Märkisches Museum heißt, oder? Weil dann keiner kann sich darunter was vorstellen. Was ist Märkisches Museum? Jeder kennt das Märkische Viertel, ja? Hm. Das ist Plattenbauten und Nisseberg, oder? Hm. MV, also, das ist ja ganz lustig. Ja. Also, das Märkische Museum hat auch, also ich meine, es gibt diese U-Bahn-Haltestelle, Märkisches Museum, das ist irgendwie ganz praktisch, da weiß man direkt, wo man aussteigen muss. Aber selbst von da muss ja noch ein paar Meter laufen. Ja, und dann sieht es, also dann ist es irgendwie so unscheinbar, finde ich. Also, ich meine, ich denke mir so ein Berlin-Stadtmuseum. Hallo? Das ist ja, doch du so gehst da durch so eine Kirchtür rein. Ja, das ist doch voll geil. Das ist doch nicht unscheinbar. Wenn man aufs Museum drauf hinausläuft, ich meine, das ist doch so ein Sakralbau, wie wir später noch hören werden, ein historisierender Sakralbau, Matthias. Später? Warum denn nicht jetzt? Nein. Also das Ding ist tatsächlich, das sieht aus wie eine Kirche und man denkt, okay, ich dachte am Anfang so, okay, es ist irgendwie eine historische Kirche, die man irgendwie aufgegeben und umgebaut hat. Ja. Stellt sich raus, stimmt gar nicht. Es ist ein Gebäude, das eben errichtet worden ist in historisierender Weise. Und das, was ich fälschlicherweise für einen Kirchenbau hielt, ist eigentlich mittelalterliche Waffensaal oder sowas, in dem eine riesige Glocke steht. Ja. Also ich finde die Idee irgendwie ganz so gotisch, deswegen denkt man irgendwie gleich an Kirche. Ja, ja. Gotisch, whatever. So irgendwie. Ja, also mit Spitzbögen für die, Potato. Genau. Wissen wollen. Aber ich fand das halt, also ich finde das irgendwie, die Idee finde ich ganz cool, historische Sachen in einem historischen, in Anführungszeichen, Umfeld irgendwie zu präsentieren. Ja. Aber das Problem ist, aus heutiger Sicht checkst du es halt einfach nicht mehr, nee, weil du gehst da rein und denkst, oh, das gehört wohl so. Das ist ja schön, dass man eigentlich das so denkt, aber ich meine nur vom Eingang her, also vom du kommst da rein, musst erstmal so eine Treppe hochgehen, du denkst ja nicht, dass du in eine Kirche gehst, weil auch Kirchenpforten sind ja viel, keine Ahnung, imposanter, sondern du denkst, du gehst beim Küster rein. Ja? Also du bist ja eher so in so einer kleinen Nebenein, oder? Finde ich schon. Also du gehst so in eine Nebentür rein, oder? Genau, es ist klar, man geht nicht durch die große Pforte. Ja, genau. Es ist nicht pompös. Das ist so ein bisschen Understatement halt so. So wie Berlin. Ja, ist wie Berlin. Oh! Hat sich alles sehr gut gemacht. Nee, aber nochmal Hoffmann, ne? Ja. Vielleicht soll man nur mal kurz sagen, worum es in der Ausstellung eigentlich geht. Also was macht die Ausstellung eigentlich? Eigentlich will sie so einen kulturhistorischen Bogen der Stadt Berlin präsentieren. Ja, nicht nur kulturhistorisch, auch jetzt kommt wieder der Historiker. Oh, so strukturalhistorisch und alles Mögliche. Ne? Also, ich bin kurz eingeschlafen, als du das erzählt hast. Hört mal ein bisschen mehr auf. Also das Ding ist ja folgendes. Das Märkische Museum hat halt einen super ungünstigen Namen, eine ungünstige Lage und das Haus ist auch eher schwierig. So, das gehört aber zur Stadtmuseum, zur Stiftung Stadtmuseum Berlin. Ja, genau. So, da gehören dann diverse Häuser. Was machen. Wie die, ja, aber wie irgendwie hier dieses Knoblauch, heißt das so? Knoblauch. Das darf man doch alles. Ich hab die Gold. So, da gibt es hier noch dieses Museumsdorf Düppel und diverse andere Liegenschaften, die dazu gehören. Das hört sich von der Hauptstadt an, ich weiß, aber das ist echt voll, das ist voll dörflich, so, ne? Ja. Also, Märkisches Museum, es klingt schon so nach Acker und Bauer, oder? Es klingt nach Mark Brandenburg eigentlich, ja. Naja, und auf jeden Fall, es gibt dieses Haus und ich weiß gar nicht mehr, was ich raus wollte. Auf jeden Fall ist das, genau, das ist alles ein bisschen schwierig. Das Ding ist, wir schreiben das Jahr des Herrn 2018. Und dieses Haus wird, ich glaube, in 5 Jahren oder sowas wird es umgebaut werden. Mhm. Und unser neuer cooler Typ hier in der Stadt, der Kollege Paul Spies, hat sich gesagt... Ein Niederländer. Genau, seines Zeichens. Hat sich gesagt, okay, wir nutzen einfach die Zeit bis dahin und machen ein bisschen coole Sachen. Und diese Ausstellung soll er eben den Touristen vor allem, glaube ich, aber auch wahrscheinlich den Berlinern, die eben ein bisschen Zeit haben, einfach mal die Möglichkeit bieten, dieses Haus sich anzuschauen. Und auch die Website ist irgendwie stadtmuseum.de. Also, so. Das heißt, dahin geht die Reise. Das Ding ist das Stadtmuseum und nicht das Märkische Museum. Ja, man sich denkt, was ist das? Es geht um die Geschichte Berlins. Ja, das versteht man. Das weiß ich jetzt auch. Genau. Und die Geschichte Berlins wird erzählt anhand von einigen Punkten in der Geschichte. Nämlich, wie viel waren es? 9? 9 mitgezählt. Warum hast du denn den englischen Flyer mitgenommen? die tun sich Abgründe auf an dieser Stelle. Ja. Genau. Ach so. Genau. Das verstehe ich doch nicht. Ja. Nee, also, lese sie parallel den Flyer jetzt. Oder? Wir können auch einen Podcast machen, wo den Flyer lese doch einfach den Flyer durch. Nee, wenn ihr mehr. Nee. Also, 9 Punkte in der Geschichte. Aber das ist ja Englisch, das versteht ja keiner. Genau. Der Anspruch ist auf jeden Fall die Geschichte Berlins, wenn man dem Audioguide folgt, in 60 Minuten. Ja. So, wie da kann man, ich glaube, da kann man sich aber auch viel, viel länger drin aufhalten. Ja, wir sind ja ziemlich durchgerast, muss ich irgendwie sagen. Ja. Und ich habe mir auch nicht jeden Audioguide-Station angehört. Also ich. Genau. Also aber zum Audioguide, also das ist ein sehr interessanter Punkt, weil der Audioguide ist echt mal was anderes. Sonst ist ja Audioguide immer so eine Art von Texten, ne? Wie du auch sagst, manchmal so ein Zitator, der irgendwas beschreibt oder der irgendeine Stimme von damals dann wieder aufleben lässt, vielleicht auch mal ein bisschen Hintergrundmusik oder Geräusche, das gibt's ja schon. Aber das ist wirklich was Besonderes, weil jeder Audioguide-Station hat irgendwie so eine eigene Geschichte und einen eigenen Style auch, ne? Einmal ist es so dramatisch, irgendwie so eine Detektivgeschichte, einmal ist es irgendwie so, die Berlin das spricht in so einem Berlinerisch, wo ich da ein bisschen gedacht habe, Berlinerisch, verstehen das irgendwie die vielleicht noch nicht so gut Deutsch sprechen, das habe ich halt irgendwie im Gleichen. Ja, wir haben ja alle auch nur den deutschen Audioguide gehabt. So. Das ist halt die Frage, wie das dieses Berlinerische der Stimme dann halt irgendwie auf Englisch oder wie auch immer übersetzt wird, wahrscheinlich gar nicht. Nämlich. Also nein, doch. Ja, der Kollege, ja. Ich kann mal erwähnen, der Kollege Martin Schäfer an dieser Stelle hat mir persönlich berichtet, dass auch das Berlinerische umgesetzt worden ist im englischen Audioguide. Wahnsinn. Ja. Also wie die Expats, die englischsprachigen Expats berlinerisch. Naja, der sagt ja nicht Icke, der sagt dann Ike wahrscheinlich. Nee, aber ich frage mich halt, ob das, also unter dem Gesichtspunkt, man hat irgendwie was authentisch Berlinerisches, finde ich es toll, weil das ist ja auch nicht so richtig der Berliner Slang. Das ist ja nur so angedeutet. Das finde ich schon okay, das haben sie auch gut gemacht. Aber ich frage mich halt. Ja, fandest du gut gemacht? Doch, fand ich schon. Okay. Aber frag mich halt, wenn jemand Deutsch lernender ist oder was auch immer, dann ist es, glaube ich, ein bisschen zu schwierig, weil eben das nicht deutlich ausgesprochen wird, sondern eben so ein Slang gesprochen wird. Das kann sein. Ich fand das ja so ein bisschen, also ich fand das schon, am Anfang habe ich gedacht, ganz charmant, ne, durch die Stimme auch und so. Aber dann nach dem mehrmaligen Hören hatte ich, also mehrere Stationen, fand ich so ein bisschen... So aufgesetzt, bisschen, oder? Ja, als war mir dann irgendwie nicht mehr so sicher, ob die Stimme dann tatsächlich auch eine Berlinerin ist oder eine sehr begabte Schauspielerin. Ja, aber es ist schwierig. Aber ich finde, also wie gesagt, der Audioguide ist immer so, je nach Station immer ein bisschen anders. Und mir haben am besten die gefallen, wo das so derjenige aus der Zeit, irgendein Zeitzeuge, also auch nachgesprochen, vielleicht hatten sie da auch irgendein Zeitdokument, das weiß ich ja nicht. das wäre mal interessant, der das dann von sich erzählt hat und dann das Objekt wirklich zum Sprechen gebracht hat. Also zum Beispiel dieses Schwein, das fand ich richtig gut. Da war so ein Schwein-Skelett, das irgendwie so abgekohlt. Verbrannt, war. Und die Hinterläufe fehlten und es war dann so ein bisschen CSI-mäßig. Ja, das ist so cool. Was ist mit diesem Schwein passiert? Sonnenbrille aufsetzt, was könnte sein? Und dann kommt irgendwie einer an und analysiert das irgendwie so. So, CSI-Schwein. Ja, ich glaube, Thema Audioguide, ich glaube, da haben sie irgendwie ziemlich tief in die Trickkiste oder wie auch immer gegriffen und ich finde halt auch so dieses, das erste Objekt, was man da sieht, diese große Glocke in diesem großen Saal. So. Wurde die behandelt im Audioguide? Ja, also sie behandelt sich selber, nämlich sie Paul Spies? Ja, der Paul. Ja, der Paul. Aber Paul Spiel selbst ist die Einführung, wenn ihr diesen Audioguide bekommt, den bekommt ihr kostenlos am Eingang. So. Ja. Und Paul Spiel erzählt euch dann erstmal so ein bisschen, guten Tag, ich bin der Paul und das ist mein Museum. Genau. Und danach kommt ihr rein, die erste Station ist diese große Glocke, die in diesem... Genau, und die Glocke ist personifiziert, die erzählt halt über sich selbst. Oh, das habe ich gar nicht gehört. Und das fand ich irgendwie auch ganz das charmant. Das ist schön, eigentlich. Ja. Das haben sie öfter mal gemacht. Ja, du findest das charmant, ich finde das schwierig. Also es gibt das, also was man so hört, ist, dass natürlich Kuratoren dort öfter mal auch sowas sagen wie, was, ein Objekt kann doch nicht sprechen, blablabla. Ich finde, das ist ein Quatsch, natürlich kann das Objekt irgendwie sprechen, aber ich fand, das war so, es hat so, hat sich so hingezogen, so 100 Jahre lang. Es ging so, ich bin die Glocke. Ich hing mal da und da. Ja, gut, und ich dachte so, oh, genau, ein bisschen Tempo jetzt hier. Ja, Moment, aber ja, klar, aber das ist keine Frage von irgendwie der Erzählperspektive, sondern es ist einfach eine Frage, wie man irgendwie einen Audiotext einspricht. Ja, total. Das hätte man dann vielleicht, ich meine, das hätte man auch in der Matthias-Manier dann irgendwie in 10 Sekunden abhandeln können. So. Hat dann da halt die Glocke ein bisschen schwerfälliger. Es war eine große Glocke. Ich finde, es ist eine getragene Glocke, die wippt so ein bisschen nach links und rechts. Ja. Insofern war das schon sehr angemessen. Mhm. Für mich, für die erste Nummer, dachte ich so ein bisschen mehr Schwung wäre cool gewesen. Aber das ist ein Meckern auf hohem Niveau. Eben, ihr könnt nicht sehen, aber ich hänge meine Hand echt hoch. Auf jeden Fall den Audioguide empfehlen, weil der wunderbar durch die Ausstellung führt und eben so viele Facetten zeigt. Ehrlich gesagt bin ich aber ein bisschen enttäuscht von Romano. Ah ja, bin ich nur hingegangen. weil du Fan bist. Weil, ich weiß nicht, ob ich Fan bin, aber ich habe gedacht, boah, geil, ein gerappter Audioguide. Das Wer ist denn Romano eigentlich? Na, ein Rapper. Romano ist so ein Zitat, Berliner Original, Zitat Ende, kommt irgendwie aus Köpenick und das Coole ist, er ist halt so ein Rapper und irgendwie aus so einer Kultur, Berliner Kulturgut. Ikone. Ja, auch sowas und auch Zopfikone. Und es ist halt so, die haben ihn angefragt und er hat gesagt, super cool, da mache ich mit, ich erzähle meine Berlin-Geschichte. Man hat ihm Informationen gegeben, also die Kuratoren haben ihm Infos gegeben und er hat daraus seine eigenen Texte geschrieben. Genau, und hat die eingesprochen. Aber warum hat er die nicht gerappt? Ja, also das hätte mich tatsächlich abgeschreckt. Oh hätte ja, das ist so. Das fällt ich auch nicht. Nee, das ist so wie. Das ist voll cool. Das ist so halt immer was anderes. Das ist so, als ob Dieter nur rappt. So. Da stellen sich mir die Nackenhaare auf, ganz ehrlich. Aber er kann schon gut rappen. Guck mal, das ist ein Lied, was er gemacht hat zu der Wiedervereinigung. Das war doch gut. Nee, das ist das war gut. Endlich mal. Ja, gut, aber das war eine Sache. Also ich glaube, das war der einzige Text von Romano oder die einzige Audioguide-Spur, irgendwie, wo dann halt auch mal er irgendwie gesungen hat. Oder? Gut, das war sein Song mit dem Video. Und das war ganz am Ende. Genau. Ja. Aber man hätte doch sagen können, okay, wir machen jetzt nicht, wie viele Objekte waren das? Vielleicht 10 Objekte mit Romano, sondern nur, sagen wir mal, 4 oder 5 Stationen, also nicht Objekte, sondern Stationen, also sowas wie so eine Überschrift, also oder so Einführung ins Thema und das lasse ich rappen und dann bleibt nämlich, das ist nämlich gut bei dem Rap, weil dann bleibt super viel hängen, gerade bei Musik und aber gerade bei diesen Reformen. Aber was soll denn dann Oma Erna so. Sagen, dann hat die auf einmal die irgendwie... Die hat doch genug andere, die drückt dann gar nicht drauf, wenn sie den mit den Zöpfen kriegt. Können wir mal kurz allgemein über eure Audioguide-Nutzung sprechen? Nicht, dass ich da Probleme mit eurer Audioguide-Nutzung, vielleicht ein bisschen, aber das Ding ist, also ich bin normal kein Audioguide nutze. Also wenn ich in ein Museum gehe, dann denke ich mir so, Audioguide, gib das mal den Juries, ich komme ein bisschen um. So, und da dachte ich jetzt, okay, super geil, Audioguide nehme ich auf jeden Fall mit. Und man muss auch sagen, also es ist nicht der klassische Audioguide, es ist nicht dieses guten Tag, ich gebe irgendwie eine Nummer ein am Objekt, sondern man scannt das ab, das funktioniert. Das ist ganz cool. Ja, und vor allem war es auch nicht so ein schriftlicher Text. Oft sind ja Audioguides, man hört es richtig, dass es einfach der Katalogtext ist. Das sind so Vorlesetexte. Ja, das geht einfach nicht. Man muss ein Audioguide richtig neu schreiben. Das muss wie gesprochene Sprache sein. Und das war sehr gut gemacht, fand ich. Ja, das stimmt. Aber ich, ja, ein bisschen enttäuscht war ich eben davon. Ich hätte es schon schön gefunden, wenn es irgendwie auch mal, dann wäre es mal so eine andere Ebene gewesen, weißt du? Du hattest diesen Slang mit dem Berlinerischen, du hattest dann diese Zeitzeugen-Anmutung, du hattest dieses vielleicht manchmal so Crime-Scene und dann hättest du was gerapptes, das wäre doch voll geil gewesen. Okay, ich glaube... Also, Chance vertan. Genau. Das ist auf jeden Fall ein geiler Marketing-Stunt, auch irgendwie Romano dazu nehmen. Also Audio, Martha sagt, Audio-Guide ein Sternchen. Nein, aber nicht fünf. Ja, na gut. Jetzt haben wir ziemlich viel über die Audio-Guides gesprochen. Ja, genau. Dann wollen wir nur über die Ausstellung generell mal reden. Stimmt. Nee, Audio, ja. Ich will aber noch einen Satz setzen zum Audio-Guide. So ganz, wie gesagt, ganz generell, ich fand das cool, es hat gut funktioniert. Dieses Abgescannen auch von diesem Audio-Guide, das war cool. Ich fand es auch gut, dass dieser Romano, also dadurch, dass man eben nicht dann den Nummern sklavisch folgen muss, irgendwie bist du total frei. Du kannst sagen, okay, ich lasse was aus und gehe zu was anderem. Hm. Und generell, diese Romano-Spur ist ja eine Extra-Spur. Ich hätte mir fast das Ganze auch gerne als also nochmal eine extra Berlin-Spur gewünscht, weil auch mir diese berlinerische Art ist mir ein bisschen am Anfang fand ich ein bisschen komisch irgendwie. Also, aber gerade am Anfang war es ja doch cool mit der Karte. Ich muss ja sagen, ich hatte ja auch einen Audio-Guide, aber ich habe dann irgendwann so abgebrochen, mir die Audiospuren da irgendwie anzuhören. Echt? Weil irgendwie, keine Ahnung, ich fand das so, keine Ahnung, da waren so viele Texte und ich lese auch gerne Texte. Und dann hatte ich irgendwie diesen Audio-Guide und dann war, ich weiß nicht, für mich, ich bin auch schon älter. Ich habe zum Beispiel keinen einzigen, Text gelesen. Aber könntest du dir... Ich habe gesehen, wie du Texte gelesen hast. Nee, vielleicht... Aber hallo. Oh ja, hier, wie heißt es? Schilder, Objektschilder. Ja, das ist ja wohl auch ein Text. Nein, aber... Die waren übrigens schön kurz an dieser Stelle. Ja, die waren schön kurz gemacht, aber ein bisschen zu klein die Schrifttypen. Ja, und waren auch mit so Klettverschluss angebracht. Stimmt, du hast immer dran rumgepiddelt. Ja gut, da kann man es gut austauschen. Nee, aber da muss man schon sagen, also ich meine... So Jörg hat heimlich ein paar Schilder ausgetauscht. Ja, genau. Und jetzt steht bei Humboldt in der übernächsten Friedrich. Folge. Welche? Bleibt dran, sieht toll. Sie ist ein Märkisches Museum. Mehrere Schilder fehlen. Wer war es? Ja. Nee, aber keine Ahnung. Also, was so den Ausstellungsbau anbelangt, keine Ahnung. So Abkrabbelspuren oder so. Also, ist alles gut. Alles gut in Schuss gewesen. Irgendwie ist schon, fand ist ich noch gut. Ganz neu, oder? Ja, wie alt ist denn das Ganze eigentlich, Matthias? Wie up-to-date sind wir denn jetzt hier eigentlich? Auf dem Flyer steht nichts. Ich kann, und dementsprechend möchte ich mich dazu auch nicht äußern. Nee, die Ausstellung ist jetzt irgendwie, glaube ich, ein paar Wochen offen an dieser Stelle. Wir nehmen auf im Dezember 2018. Genau. Also die Ausstellung ist auch schon recht robust verbaut, fand ich. Irgendwie. Es ist jetzt irgendwie nicht super künstlerisch oder so. Was mir sehr gut gefallen hat, und ich weiß jetzt schon, dass da... was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass es da überall so Bielen gibt. Dass es so einen Holzboden gibt und der knarrt auch so ein bisschen. Und das fand ich irgendwie sehr schön. Es ist nicht so slick und so... Nicht so white cubic. Ja, nicht so white cubic, sondern man ist da halt irgendwie, wie man annimmt, in einer historisierten Kirche. Und die Räumlichkeiten, der Raum auf mich wirkte immer sehr... Sehr wohlig. Ist auch so gemütlich einfach auch. Ja. Weil es auch kleinere Räume sind zwischendurch und so. Das stimmt schon. Ja. Was allerdings ein bisschen doof ist, finde ich, es fängt am Anfang hast du so eine Riesenkarte mit lauter so kleinen Objekten drin. Und dann kommt, fand ich aber cool. Super cool. Und danach kommen so, so Schubladengeschichten und dann kommen Projektionen und sowas. Ja. Und das verläuft sich aber so ein bisschen in der Ausstellung. Irgendwann hast du halt dann den Kram, der halt schon immer im Märkischen Museum steht, plus noch ein bisschen was anderes dazu. Aber so, man hat das Gefühl, da kommt der Museumsmensch raus, die Dichte der Objekte lässt ein bisschen nach. Ja, das ist genau das, was, glaube ich, uns allen irgendwie aufgefallen ist. Ne? Also man hat irgendwie, am Ende der Ausstellung gibt es kein Objekt mehr und irgendwie fällt es irgendwie alles sehr ab, fand ich. Also es gibt dann hast du recht, ja. Ne, irgendwie mit 89 und der Wende beginnt das eigentlich. Das ist noch irgendwie in einem Raum, wo es diese gläserne Mauerinstallation auch irgendwie gibt. Da können wir gleich noch drüber reden. Und danach gibt es eigentlich dann nur noch Fotografien und dann ist eigentlich so die Gegenwart. Das stimmt, da habt ihr recht, es gibt keine Objekte mehr, ne? Die Gegenwart, am Ende der Ausstellung findet man sich in so einer Art Flur wieder, wo halt so Zitate von berühmten Persönlichkeiten über Berlin irgendwie zu finden sind. Aber das ist dann sozusagen 89 and beyond. Also so, da ist irgendwie. Die Zitate sind sogar von früher auch noch. Ja, ja, die Zitate ja, schon, ja. Aber wenn ja, man jetzt ja. der Chronologie sozusagen der Ausstellung folgt. Ja, dann ist quasi mit 89 irgendwie Schluss und das finde ich ein bisschen schade. Das schaut so aus. Ja, ja. Weil gerade gerade mich oder gerade uns vielleicht auch irgendwie die Zeitgeschichte da auch irgendwie sehr interessieren würde. Also mich auf jeden Fall. Ne? Also irgendwie gerade die 90er Jahre und vielleicht auch sogar Nullerjahre. Frage, ob man die Nullerjahre auch schon musealisieren kann. Ja, aber da ist auch viel passiert. Also gerade in diesem baulichen, ne, das hätte man vielleicht auch nochmal machen können. Vielleicht hätte man danach noch ein Modell machen können. Ey, guck mal. Oder so eine Karte, ne, so wie das jetzt hier Nick Kupfer macht mit dem Bergdreieck. So eine Karte, die man so mehrere Layer schieben kann. Ja. Hier wird gerade voll gebaut, weil, guck mal, der Potsdamer Platz, diese ganzen Bauprojekte, das ist ja, damit sind wir ja groß geworden in Berlin. Das fände ich schon cool. Ich finde, die greifen das schon. Zukunft. Ja, die greifen das schon auf. Die haben ja diese Vorher-Nachher-Bilder und so. Das ist auch echt nett gemacht, wenn man mal verstanden hat, wie es funktioniert. Was mir gefehlt hat, ist so ein bisschen die Gegenwart. Also dieses, der Schwabe zieht in Prenzlauer Berg. Das ist so Themen, so mehr oder weniger aktuell. Sowas hat mir gefehlt. Vielleicht auch mit so literarischen Beispielen vielleicht eher auch noch. Also wie die Schriftsteller von heute Berlin irgendwie darstellen. Ja. Oder ich keine Ahnung. Didi und Stulle, Phil, sowas. Was ja auch super interessant war, wo wir auch länger vorgestanden haben, waren diese ganzen Fotografien von den Jahrhundertwende Lebensbedingungen. Ne? Also Stichwort Zille und so. Diese Fotografien, die Studien, die da im Auftrag der Krankenkassen irgendwie aufgegeben wurden, wie die Leute eigentlich leben zu der Zeit. Ne? Und da werden ja eigentlich, das sind ja so Gelegenheiten, um irgendwie auch nochmal so Bezüge zu jetzt halt auch irgendwie zu legen, ne? Die man dann irgendwie hätte hinterher auch irgendwie oder könnte man hinterher irgendwie auch aufnehmen. Also da, wo die Leute im 19, Anfang des 20. Jahrhunderts halt irgendwie zu 12 irgendwie in zwei Räumen gewohnt haben, ne, ist halt heute irgendwie einfach irgendwie Stichwort Gentrifizierung, steigende Mieten. Ja, und so dass man einfach Themen, die einen jetzt anpacken, dass man die dann noch irgendwie untergebracht hat. Das finde ich schade. Man muss aber ganz klar sagen, ich meine, die Ausstellung ist irgendwie chronologisch geordnet. Ja, das heißt irgendwie, du willst halt, das ist keine Themenausstellung. Ja? Aber du hättest das ja am Ende machen können. Du hättest Ende hättest ja so ein bisschen noch mehr, vielleicht wäre das auch noch mehr Partizipation gewesen, noch mehr diesen, wie ist dein Berlin jetzt? Oder wie siehst du dein Berlin in der Zukunft? Ja. Wie kann Berlin sich entwickeln? Also so ein bisschen wollen wir gerade mal über diese Mauerinstallation reden, weil so ein bisschen war das da ja so. Ne? Also man hat irgendwie, man muss sich das vorstellen, es ist ein großer Raum, es ist der Raum 61, genau. Also Namenmauer. 1961. Und es steht irgendwie ein großer Glasmauer. Mauer irgendwie da. Und man kann, wenn Wachsmalstifte vorhanden sind, die bei unserem Besuch nicht vorhanden waren, kann man. Also auf bringt diese, euch so Window-Color mit. Ihr könnt auch schon Sachen zu Hause vorbereiten, die einfach nur hinklebt. Dann. Das ist auch okay. Genau. Und die war geteilt in drei Segmente und in jedem Segment war sozusagen eine Überschrift, zum Beispiel siehst du, ne? Die Mauer hat keine Bedeutung für mich, weil ich bin voll jung. Sowas wie die Mauer, wir brauchen die Mauer wieder, oder was stand ja auch da? Da stand ja auch sowas. Genau, und da haben sich halt irgendwie die Besucher der Ausstellung irgendwie einschreiben können. Jetzt also ihr müsst euch diese Glaswände so vorstellen wie eine ganz, ganz langgezogene Vitrine. Also es war schon dreidimensional und überall waren eben schon so wie Tags oder so wie irgendwelche Schriftzüge von Besuchern schon draufgeschrieben. Also ein bisschen wie die Eastside Gallery, nur in räudig, ja? Und links und rechts davon an den Wänden jeweils großformatige Fotos, entweder von West oder von Ost. Ja. Also eigentlich eine nette Installation, aber eben sehr objektarm, bis auf die Fotos, wenn man die als Objekt zählen lässt. Ja, das ist eher eine künstlerische Herangehensweise. Was so schön ist, ja. Ja, aber das fand ich sehr stark. Also ich finde es gut partizipativ, wenn wir jetzt auch noch was hinschreiben können. Ich würde mir auch wünschen, vielleicht, das finde ich immer generell bei solchen partizipativen Sachen so, wird es irgendwie dokumentiert? Wird es festgehalten? Wird es vielleicht auch irgendwo gepostet? Jetzt haben wir diese Wand abfotografiert, machen sie vielleicht auch sauber oder was soll man damit noch mehr Leute was draufschreiben können? Mhm. Hier, das ist jetzt, also dass man irgendwie solche Sachen dann auch dokumentiert, weil das ist dann verschwindet so im Äther, man schreibt da irgendwas hin. Also aber ist das vielleicht nicht einfach irgendwie auch so ein bisschen so eine Krankheit? Man will irgendwie alles immer dokumentieren, alles irgendwie so erhalten. Ich meine, klar, wir kommen alle aus dem Museum und wir wissen, also, ne, bewahren und so weiter. Aber ist nun wirklich kein Problem der Zeit. Nee, aber vielleicht ist es auch einfach irgendwie, ich meine, es ist halt einfach irgendwie eine Kunst, also in Anführungszeichen eine Kunstsituation. Es darf auch ruhig einfach mal weggewischt werden und dann darf was Neues drauf. Es ist eine Frage, es ist eine Frage der Kommunikation. Also wenn ich halt dem Besucher sage, okay, das ist dein Moment, hier kannst du mal was sagen, weil sonst irgendwie rezipierst du nur. Und dann sage ich, übrigens, montags wischen wir das immer weg. Es ist halt ein bisschen schwierig. Deswegen ist dieses Dokumentieren natürlich irgendwie echt gut. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir jetzt da so rumgelaufen sind, dachten so, voll nett, dass die anderen da was malen dürfen. Ich wollte auch echt was malen. Was ist das denn? Das ist ein bisschen doof. Aber hast du dir das mal durchgelesen, was da drauf stand? Ich fand's jetzt. Nee, da stand Ibo Insta und irgendwie sonst was. Die Leute Krempel, hat irgendwie ihr Zeug dran gekrümmt. Ja. Also ich meine, also was heißt ihr Zeug dran gekrümmt? Ich meine, manche Sachen waren halt irgendwie auch eine Antwort auf diese Fragen so. Aber viel war auch einfach irgendwie, ich keine Ahnung hier, wenn du das liest, bist du doof. Ja, das Ding ist halt, das ist halt irgendwie, ich finde, als Besucher ist das irgendwie deprimierend. Du kommst rein, denkst dir, ah, ich habe verstanden, hier darf man was hinmalen und dann kannst du halt nicht. So, weil halt schon voll. Das ist halt ein bisschen doof. Gab es noch mehr partizipative Elemente? Nee, es gab das mit den Bärten. Die Bärte. Ja, die Bärte waren cool. Die Bärte waren cool. Also eines der Highlights. Ganz großartiger Raum, ja. Genau, eines der Highlights des Märkischen Museums, neben dem tollen Stadtmodell, über das wir vielleicht gleich mal sprechen können, ist so eine Barbier-Friseur-Irgendwas-Stube. Die kann man, also das Museum geht nicht ohne. So, das ist super die cool. Ist du hast ja begann, Barttassen ist das Stichwort. Barttassen und man konnte sich dann so unterschiedliche Bartformen vorhalten und gucken, was einem besonders gut stand. Also mir stand eigentlich der klassische Moustache am besten. Bin auch ein bisschen traurig, dass ich das wahrscheinlich jetzt auch, wenn mein Damenbart vielleicht mal irgendwann kommen würde, nicht da hinkommen werde. Ja. Aber Matthias hat schon so... Ich habe den jetzt schon, den Damenbart. Ja. Ist ganz, ganz schlimm und ausgeprägt. Ja. Hipster-Damenbart. Ja, also wir haben da natürlich... Also sowas mag ich immer, wenn das irgendwie spielerisch ist, lustig ist. Natürlich auch einlädt zum Selfie machen. Es war überraschend... Was wir auch gemacht haben. Ja, aber es war überraschend wenig. Also dafür, dass da vorne draufsteht, Hashtag Berlinzeit, ist überraschend wenig Instagrammige Gelegenheit geboten. Na, was ich den Bärten nochmal sagen wollte, denke ich immer, es ist... Geh mir weg. Ich hab total hier meinen Spieltrieb ausleben können. Ja. Ich will immer mehr. Also ich will immer, dass das Spiel, dass ich beim Spielen noch was dazu bekomme, ohne dass ich es merke. Hast und du das habe ich nicht, oder? Doch, das waren tatsächlich... Ja, das war so unterschwellig, dass du es nicht gemerkt hast. Nee, denn diese Bärte, die da waren nicht einfach irgendwelche Bärte, sondern natürlich Bärte aus der entsprechenden Zeit, die dort dargeboten wurden. Sag mal, wissen die Leute jetzt eigentlich überhaupt, weswegen über Bärte reden? Ja, doch, haben wir doch erzählt. Es gab so ein Dingsi, da war Dingsi. Da waren so Stöcke, da waren lustige Bärte da, die man sich vorhalten konnte, damit man irgendwas hat zum Selfie machen. Genau, in einem Raum, in dem man eine historische Friseur-Barbierbude hat. Naja, man hat dann schon gelernt, dass die Leute sich unglaublich viel gewaschen haben. Geld auch ausgegeben haben für diese bestimmten frisierten Bärte und dann auch so aussehen wollten wie, keine Ahnung, wie der Kaiser und so. Ja, genau. Verstehe ich schon alles, aber. Aber ist das partizipativ? Ja, also nur weil man irgendwie sich irgendwie so ein Bart irgendwie vors Gesicht halten kann und dann irgendwie ein Foto von sich macht. Also das ist in meiner Meinung nach nicht partizipativ. Es ist 100% nicht partizipativ, aber es ist aktiv und irgendwie also ist es interaktiv. Genau, interaktiv, danke. Okay, ich kann irgendwas machen, ich rezipiere nicht nur, sondern ich mache was, dann mache ich ein Foto und nehme ich das mit, dann gucke ich mir das nochmal an und denke, ich erinnere mich, ich war in dieser Barbierbude und so weiter und so fort. Also eine schöne Sache. Ist natürlich klar, bei NS-Zeit ist es ein bisschen schwierig, so irgendwie macht die eine Hakenkunst, wenn du dran machst, ein Selfie ist schwierig. So, das will man nicht. Aber ich finde, in den entsprechenden Themenbereichen hätte ich mir das fast mehr gewünscht. Ja, die NS-Zeit, da waren diese Plakate, hast du das mitgekriegt? Ja, so Plakate zum Aufhängen, also Wahlplakate. Ja, das habe ich nicht verstanden. Naja. Hast du das verstanden? Ja, man soll halt Plakate aufhängen. Ja, aber ja, ich, das bist du früher nie in deiner Jugend? Jetzt, losgezogen, Nazi-Plakate aufhängen. Jetzt pass auf, was du sagst. Nein, aber ich fand die diese Idee mit den Plakate aufhängen ganz gut, weil das waren halt irgendwie SPD-Plakate, aber es waren auch irgendwie NS-Plakate und so weiter. Cool. Und man muss sich dann schon, also ich finde, man fragt sich dann schon so, was okay, du jetzt kann ich es mit mir vereinbaren, einfach nur so ein NS-Plakat aufzuhängen, selbst wenn es nur darum geht, das gut lesen zu können in dem Moment. Oder nee, lasse ich das unstellen, hängen ein SPD-Plakat auf. Also ich hätte das. Da hängen ja auch ein NSDAP. Ja, so, dann will ich nicht wissen, was da noch für Nazis in der Ausstellung waren. ja, okay. Ich glaube, die Station kann, man kann was machen, so, ja. man wird aktiv und hängt irgendwie ein Plakat auf. Also die gesamte NS-Zeit war natürlich, ja klar, man kann da immer irgendwas finden, irgendein Haar in der Suppe, aber das war. Okay, jetzt war von vielen Seiten sehr einfühlsam erzählt, fand ich jetzt, oder? Also es war schon so, dass man da auch Stationen hatte, wie dieser eine Zeitzeuge, der in diesem in diesem Gefängnis überlebt hat, wo du echt schlucken musstest. Und ja, genau. Das ist ja der Sinn von NS-Zeiten. Welcher Raum war das nochmal? 1933? Nee. Ja, irgendwas. Aber da wurden ja auch die 20er Jahre noch abgehandelt. Ja, das fand ich wollte eigentlich fragen, so auratische Objekte. Was sind denn auratische Objekte? Projekte. Naja. Also eine Aura haben, oder was? Ja. Also, welche Objekte haben euch denn so am besten gefallen und welche haben zu euch gesprochen? Ich fand das Schwein gut, das tote Schwein. Das tote Schwein? Das tote Schwein war super. Ja. Aber ich glaube auch wegen des Autoguides. Ja, ich meine, das ein bisschen das Leitobjekt der Ausstellung, was auch in den ganzen Medien auftaucht, ist immer diese Pestmaske. Ja. Die ist sehr beeindruckend. Oh, diese Schnabelmaske. Die finde ich auch sehr beeindruckend. Nein, das fand ich beeindruckender, aber auch wegen des Autoguides, weil ich mir das angehört habe, diese Pfeifen. Ich muss das Vergessen, dieses Leid. Erzähl mal gerade, es war eine ganz kleine Vitrine. Und da waren so Pfeifenköpfe nur, also von alten, wahrscheinlich waren es Tonpfeifen. Tonpfeifchen und ein Kiefer, der total zersplittert war. Ein Kieferstück, genau. Man auch sieht, von einem menschlichen Kiefer. Wo er so die Pfeife eingeklemmt hat. Genau. Das sah schon so ein bisschen, sah so sehr morbide aus. Wie ja auch diese Zeit, ich finde, diese Zeit hatte ja auch diese ganzen morbiden Themen, so dieses Totenköpfe, die kommen ja vom 30-jährigen Krieg, weil der Tod so präsent war, ja. Und dann diesen Audioguide zu hören von diesem Menschen, der auch jetzt gesprochen hat, als wäre er in der Zeit, als würde er aus der Zeit zu uns sprechen, super gut gesprochen, erzählt so von sich, ja, also ich weiß, ich werde sterben, ne? Ich bin krank auch, habe wahrscheinlich die Pest, gestern war wieder das Fieber. Ich hoffe, du stehst den Podcast noch durch. das war für mich sehr beeindruckend, aber auch in Kombination eben mit diesem Erzählung von dem Audioguide. Genau, also da hat der Audioguide ganz klar das Objekt aufgewertet, muss man sagen. Ja. Ich fand abgesehen vom Audioguide, wie heißt das dann? Das ist die Pesthaube, die Pestmaske. Ja, mit diesem Schnabel, diese Schnabelmaske, genau, ne? Diese Pestdoktorenmaske. Pestdoktorenmaske, die, obwohl es natürlich irgendwie eine Replik gewesen ist oder eine nachempfundene Maske fand. Ich glaube, im DHM kann man, also im Deutschen Historischen Museum, kann man, glaube ich, irgendwie auch ein Original sehen. Ne? Ja. Die fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und was ich auch beeindruckend fand, also ich fand sehr, also das muss man auch sagen, in der Ausstellung gibt es viele, viele Objekte, die, wo ich mir so denke, davor stehe und so denke, wow. Also, ja, doch schon. Was denn? Also, zum Beispiel in dem gerade besagten Raum zur Weimarer Republik und zum Umschwung zum Faschismus, da gab es so eine Vitrine mit so mit so einem Schlagring, Schläger und so einer Teleskop-Schlagstange oder so, die halt irgendwie, das habe ich nicht so richtig mitgeschnitten, wer sie letztendlich benutzt hat, aber es waren halt einfach so Waffen, also ich weiß nicht, ich habe da vorgestanden und gedacht so, oh, krass. Samstagmittag in Neukölln. Ja, also ich meine, wenn man sich die Ausstellung so anschaut und so ein bisschen halt dann auch mitbekommt über die ganzen Konflikte und Struggles, die es irgendwie in dieser Zeit gegeben hat und den Straßenkämpfen so, ne, das halt, also weiß ich nicht. Aber Waffen, Weiß nicht, hat mich halt irgendwie... Total, also gerade bei dieser Vitrine mit diesen Waffen, ja. Da fand ich auch gerade die Romano-Spur überraschend gut. Aber also habe ich mir gar nicht angeguckt. Ja, Romano ist dann, also man denkt ja immer so, da kommt dann halt so ein Typ, da macht so ein bisschen Popkultur da rein. Ja. Gar nicht, sondern er hat dann halt so, ich glaube, es ging ja irgendwie so, stell dir vor, du wohnst halt in so einem Haus und du merkst nebenan, kommen die Nazis und ziehen die Leute raus und du denkst, oh Gott, Gott sei Dank, bei mir passiert das nicht. Auf einmal stehen sie vor deiner Tür und ziehen dich raus und das nächste, was du weißt, ist, du wachst dann so Kerker auf irgendwo, ja. So, und da fand ich ihn überraschend ernst und das hat er sehr gut aufgegriffen, wie ich finde. Ja, okay. Ja. Jetzt sind wir wieder beim Audio-Guide, ne? Der hat uns vielleicht auch so ein bisschen zu sehr geführt. Aber ich finde es auch okay. Also ich finde, man kann das ruhig auch über den Audio-Guide erleben, diese Ausstellung. Aber zu den Objekten, ich weiß nicht, also zum Beispiel diese Kloschüssel fand ich auch ganz cool einfach. Ja. Diese gusseiserne, das war in der Zeit nach dem Krieg, ne? Das war ja schon nach dem Krieg. Ah, du meinst. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass die Engländer das Patent auf das Porzellan hatten. Ja, deswegen hatten die gusseiserne Kloschüsseln. Und vor allem diese, dass man sich einfach vorstellt, was für furchtbare hygienische Bedingungen da waren und so. Also es ist wirklich. Genau. Ja, die fand ich auch ganz interessant. Also Kloschüsseln, alles das mit Kloschüsseln. Also es kam ja durchaus oft öfter mal vor, irgendwie mobile Klos, Kloschüsseln. Toiletten sind im Märkischen Museum ein ganz großes Thema. Ich rate aber davon ab, die zu benutzen. Also das schlägt der Aufsicht da ganz unangenehm. Yeah. Ja. Lass uns noch mal kurz über das riesig große Berliner Stadtmodell sprechen. Das ist, weißt du noch wann? Anno dazu mal. 1740 oder so. Ja, irgendwann halt. Es ist auf jeden Fall eigentlich das Highlight des Märkischen Museums seit Jahrzehnten. Also, es ist riesig groß, es ist mindestens 5000 Quadratmeter groß. Ja. Es ist in Originalgröße. Das Stadtmodell errichtet worden. Von damals auch. Ja, also historisch. Wir haben die Stadt nachgebildet. Komplett. Ja. Mit Kloschüssel. So, und es ist ein super Stadtmodell, riesig groß. Und das Schöne ist, wenn man sich. Selbst wenn man, glaube ich, Tourist ist in Berlin, hat man einen sehr guten Zugang zur Stadt plötzlich, weil sich die ganzen Haltestellen wie Cottbusser Tor, Frankfurter Tor und so weiter und so fort. Ja, diese ganzen Tore, das waren wirklich Stadttore. Genau, das erschließt sich da jetzt wirklich und auch irgendwie eine Straße wie unter den Linden. Da sieht man diese Linden, die da stehen, bis zum Brandenburger Tor, was da auch noch nicht dieses große triumphale Gebilde ist, sondern eben ein Stadttor auch wiederum ist. Ich finde das ist super zugänglich. Es macht total Spaß, da vorzustehen und zu gucken, wo bin ich denn jetzt? Wo ist das? Wo wohne ich denn? Oder wo ist mein Hotel? Ja. Super cool. Wo ist dein Hotel? Ja, wenn man als Gast hierher kommt. Ach so. Nee, der Matthias wohnt im Hotel. Ja, also, wo ist denn das Adlon jetzt? Genau. Jetzt 1740, ne? Ja. Ja. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und also klar, man hätte sich vielleicht nochmal so einen roten Punkt gewünscht. Hier bist du oder so. Aber ja, okay. Was ich auch irgendwie interessant fand, aber das führt vielleicht auch schon irgendwie zu weit und zu irgendwie so diese Sache, dass da so viele Gärten waren und so viele Grünflächen, also innerhalb dieser Stadtmauern, ne? Wo die Leute muss sich halt vorstellen, echt so, unter den Linden war so eine Häuserreihe nur und hinter diesen Häusern war wirklich so ein Riesengarten oder Park oder wahrscheinlich. Ich glaube, das waren so Gartenparzellen einfach. Ja. Witzig. Ja. Genau, ja, das Modell, da haben wir ziemlich lange rumgestanden. Genau, aber es geht wahrscheinlich den meisten so, die da reingehen. Also es lädt wirklich ein zum Entdecken. Es gibt das auch keine Audio-Nummer. Das ist eigentlich seltsam, weil so Modelle eigentlich, also jedenfalls, was mich persönlich anbelangt, denke ich immer so, okay, ja, das Modell geht mir noch vorbei. Aber irgendwie, das war so ein bisschen magnetisch, fand ich. Also, keine Ahnung, vielleicht war das auch einfach nur die Gruppen... Dynamik. Aber es ist wirklich auch das Ding. Also es gibt so ein paar Sachen, die konnten die halt nicht rausnehmen aus der Ausstellung. Also ich meine, es ist, im Märkischen Museum gibt es lange schon eine Ausstellung zum Thema Stadtgeschichte. Ja. Aber diese Barbierstube ist eine Sache und das andere ist eben zum Beispiel dieses Stadtmodell. Das gehört irgendwie zum Haus und das erwarten die Leute auch, wenn sie da hingehen. Ja, wir sollten unbedingt auch noch auf unsere Liste das Museum der Dinge nehmen, weil da können wir uns nämlich eine Frankfurter Küche angucken. Frankfurter Küche, die gibt es wie Sand am Meer, das weißt du schon, ne? Ja, aber das ist halt jetzt hier um die Ecke. Ja, so. Ah ja, gut. Dann werden wir das auch mal machen. Also, was mir auch noch aufgefallen ist, wie fandet ihr, wie die Objekte in den Vitrinen waren? Also, bei den Schlagstöcken ist es mir aufgefallen und auch bei dieser Kalaschnikow bei der Mauer? Ja. Habe ich gedacht, Ah, das ist schon krass. Das wird so ein bisschen... Ja, es wird so präsentiert. Ich weiß nicht. Ich kann das noch nicht so in Worte fassen, wie ich das fand, aber ich fand es einfach komisch. Und ich finde, wenn einem das auffällt, dass ein Objekt komisch in der Vitrine präsentiert ist, dann... Oder? Was meinst du? Also mal konkret bei der Kalaschnikow. Also was fandst du daran komisch? Also das waren ja so die Fundstücke bei der Mauer. Und da war so die Kalaschnikow und der Helm und so weiter. Und das war so präsentiert. Das war so, guck mal hier, das haben wir gefunden. Also es war weder als Fundstück inszeniert, wie das ja manchmal so archäologische Ausstellungen haben, dann so richtig inszeniert, noch irgendwie abstrahiert, vielleicht so schon katalogisiert oder sowas. Das ist ein bisschen mehr von dieser, also mehr Distanz, Abstraktion, mehr Distanz. So habe ich so ein bisschen, ja, vielleicht ist verherrlichen das falsche Wort oder so großes Wort, aber es war so ein bisschen so, hier. Ja, es ist hier, ich fand, guck die Kalaschnikow. Also ich finde die Präsentation, Präsentation ist generell eine eher klassische. Also es ist wenig, wenig Künstlerisches. Je neuer man wird, also dann irgendwie ab Mauer und so, da kommen auch so ein paar Kunstinstallationen hinzu und das haben wir schon gesagt, die Objekte treten eher nach hinten, eher mehr Kunst. Genau, also. Ja, was heißt, die Objekte treten mehr nach hinten? Sie sind da nicht mehr da. Nicht mehr da, genau. Die sind so weit nach hinten, dass man sie kaum noch sehen kann. Ja. Genau, das fand ich ein bisschen okay. Kann man aber auch machen. Ich finde so, jetzt habe ich in der Ausstellung schon zu Jörg gesagt, so ein künstlerischer Ansatz oder so Kunst in die Ausstellung zu bringen, gerade bei Themen, wo die Leute vielleicht fast schon zu nah dran sind, finde ich eigentlich ganz gut, weil sonst fehlt immer irgendwas und da trittst du den Leuten immer auf die Füße. Deswegen so ein künstlerischer Ansatz finde ich gut, aber generell sehr klassische Präsentation. Wie gesagt, obwohl hast du ja auch gesagt, super viele Objekte ohne Vitrine waren und man wusste nicht, darf man es jetzt anfassen oder nicht. Vielleicht haben sie es auch so gemacht, dass es das fand ich auch, Testobjekte sozusagen gibt, aber das extra nicht so als Testobjekt beschrieben, damit es nicht total abgekrabbelt wird und kaputt gemacht. Es gibt einige Objekte, die ohne irgendwie Glassturz oder so sind und da denkt man sich so, okay, ist das jetzt hands-on? Darf ich jetzt das anpacken? So, ne? Es gab zum Beispiel irgendwie ein Tischtelefon aus dem Bad Ausresi. Und noch ein anderes Telefon auch. Genau. Und da war ich schon einfach irgendwie versucht, irgendwie einfach mal jetzt irgendwie den Hörer abzunehmen und irgendwie die Dame von dem anderen Tisch anzurufen. Genau, die Dame zum anderen, müssen meine Tisch anzurufen und mal auf die Tanzfläche zu rücken. Wir müssen euch leider sagen, es sind keine Abwände der Welt. Schade. Aber sonst dürft ihr alles anfassen in der Ausstellung. Das wird explizit. An dieser Stelle wird auch irgendwie... keine Ahnung. Der Matthias hat gesagt von dem Museum, wir dürfen das anfassen. Genau, also das ist ein bisschen tricky. Passt da auf oder guckt, dass keiner hinschaut. Ja. Also, aber es ja auch diese freundlichen, also sie waren sehr freundlich auch alle. Das muss man mal sagen. Ja, die Museumsmitarbeiter waren super, super lieb. Genau. Und die eine, wo wir vor den Fotografien standen mit den ärmlichen Wohnverhältnissen, da kam ja direkt auch irgendwie eine Museumsaufsicht irgendwie an und hat uns da super viel erzählt. Genau, das bei mir zu Hause. Ja, aber so sieht bei mir auch zu Hause aus. Mit meinen 14 Kindern. Das war wirklich interessant, was sie gesagt hat. Es war für mich ein Mehrwert und es war auch nicht unangenehm. Ja. Manchmal ist das ja so, manchmal kann das schon unangenehm sein, aber die hat es super nett gesagt. Und auch von dem, wie man reinkam und die einen so empfangen haben. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich, vielleicht haben sie auch 100 so Punkte für die Mitarbeiter des Märkischen Museums. Genau. Ja, wirklich. 100 Käfer für euch. Alle nett. Auch im Shop war es auch nett. Ja. Genau. Also, vielleicht. Ja, Moment, Shop. Du bist ein bisschen enttäuscht, ne? Ich war ein bisschen enttäuscht. Nein, von der Frau war ich nicht enttäuscht. Die Frau war super nett. Ich bin von ihr super enttäuscht. Auch menschlich. Ja, okay. Die war ganz toll. Die war ganz toll. Ja, geh doch mal gerade auf Toilette. Nein, aber es gab kein Buch zu kaufen von der Ausstellung. Wäre denn ein Buch da gewesen? Naja, die Publikationsabteilung schuld. Der Shop ist das nicht. Nein, natürlich ist der Shop das nicht entschuldigt, aber es gibt halt irgendwie eine, soweit ich verstanden habe, irgendwie so eine Kooperation mit diesem Zeitschrift Damals und es ist halt eine Zeitschriftenausgabe dieser Damals. Ach so. Die über die Ausstellung oder wie auch immer, genau. Aber ich würde super gern einfach irgendwie ein Buch kaufen über die Geschichte Berlins. Gab's also vom Stadtmuseum über... Ja, ich habe ja nur diesen Kinderkram angesehen. Ehrlich gesagt, ich habe mich natürlich nicht toll vorbereitet und bin nur im Vorfeld irgendwie über die Webseite geflogen und da ist mir irgendwas untergekommen, dass es da irgendwas Publikationsmäßiges geben sollte. Aber ich muss immer genau nachschauen. Das gab es auf jeden Fall im Shop nicht. Aber ein bisschen Zeit ist ja noch. Ja. Außerdem ist ja so, wie gesagt, das ist ja erstmal die Übergangsausstellung. Paul Spies und seine coolen Leute vom Stadtmuseum, die testen jetzt viel aus, die probieren jetzt viel, machen viel kleine Ausstellungen auch. Ja. Und dann gucken wir einfach mal, was dann in, also was auch ankommt und was in 5 Jahren vielleicht eben in der neuen Ausstellung sich dann wiederfinden wird. Wie findet ihr den Werbeauftritt vom Stadtmuseum? Oh, finde ich ganz ansprechend eigentlich. Ansprechend. Ja, finde ich ganz nett. Also das Problem ist natürlich. Ja, die haben natürlich viele Häuser. Es ist schwierig, da irgendwie den großen. Viele Häuser. Naja, die haben mal hier dieses Nicht-Knoblauchhaus. Das Knoblauchhaus. Genau. Also ich glaube, es sind 5 oder 6 Häuser oder sowas. Echt? Ja, ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, klar. Ephraim Palais. Ach so, es gibt alles dazu. Düppel und so weiter. Ja, gut. Nee, aber mit digitalen Sachen befassen wir uns ja auch eigentlich nicht. Ne? Nee, nicht an dieser Stelle. Da wird nochmal ganz anders gehatet. Weil wenn es dann soweit ist, dann kriegt ihr euer Fett weg. So, genau. So, und jetzt. Außerdem können genau. wir ja da auch jetzt, gar nicht so. Jetzt haben wir natürlich, sind wir von Hölzken auf Stöcksken gekommen. Jetzt Butter bei der aber Fischer, genau das ist ja auch das, was, was unseren Podcast ausmacht. Ja, natürlich. Ne? Anscheinend. Jetzt in der ersten Folge. Jetzt müssen wir halt noch sagen: Ein Fazit. Und ich würde einfach sagen, es gab keinen einzigen Dinosaurier zu sehen. Ja. Und deswegen ist das Stadtmuseum, Märkisches Museum, geht da lieber nicht hin. Ja, ist für mich nein, gestorben meine, jetzt an dieser Stelle. Ihr könnt da hingehen, aber es ist halt kein richtiges Museum. Ja. Also das muss man einfach mal sagen. Es gibt keine Dinosaurier. Ja. Ja. Obwohl es bestimmt in Berlin auch gegeben hat. Zur Zeit der Dinosaurier. Ja. Genau, die sitzen aber alle im Bundestag und sind beschäftigt. So. Genau. Das war, das, ich denke, das war das Fazit. Ja, das Fazit. Ja. Also das geht Fazit. Nicht ins Märkische Museum, es gibt keinen Dinosaurier. Nein! Was? Wir können gerne da reingehen. Ihr müsst nicht enttäuscht sein. Geht da rein, es gibt keinen Dinosaurier. Aber Romano. Aber das ist genau. Das können wir festhalten an dieser Stelle. Ja, und das war tatsächlich, wir haben es geschafft, die erste Folge von Museum Bug oder dem Museumskäfer oder den Museumskäferen. Plural. Mhm. Und mein Bier ist alle. Mein Bier ist auch alle. Ja, meins und, auch. Wir werden jetzt vielleicht rausgeschmissen aus dem Kompring hier. Nee, wir können hier noch. Oh, gut. Wenn man noch After-Show-Party. Dann schmeiße ich mich gleich selbst raus. Genau. Mein Name ist Matthias. Ich bin Martha. Und ich bin Jörg. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt. Genau. Stoßen wir mit leeren Flaschen. Traurig, aber.